schon seit vielen hundert Jahren durch diese Welt mit List und Hochmut. Es hält den Kurs durch die Rippen und Gefahren. Am Steuer steht die Eitelkeit. An seinem Mast weht die Fahne nach dem Winde. Der Horizont versinkt im Fieber. In wilder Hast tanzen Narren in der Runde, wo der Betrug vor Zuge steht. Sie fahren endlos, sie fahren zeitlos, sie fahren traumlos dahin. Sie fahren endlos, sie fahren zeitlos, sie fahren traumlos dahin. Sie halten fest am verstaubten Aberglauben. Und die Maskerade. Sie feiern laut mit maskierten blinden Augen das dritte Fest der Unterwelt. Sie fahren endlos, sie fahren zeitlos, sie fahren traumlos dahin. Sie fahren endlos, sie fahren zeitlos, sie fahren traumlos und wie zum Hotel.